Der Fuchs, den sie da gerade tragen, hat bestimmt 90 Tage schon gelebt. Die jungen Kupferleiler, die verwerten, und so warf man sie ganz einfach auf den Müll. Und viele Tiere gibt es mehr, noch weiter wird gemordet, so das könnt ihr auch im Felsenschrank gehängt. Ich zeige dir gerade mein freundliches Gesicht, doch in mir steckt der Hass, Hass gegen dich. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, doch Mord bei Mord und davon hab ich letzte Schlappe voll. Bei Tieren, toten Tieren, die Geschäfte dieser Welt. Und es gibt genug beklappte Zahlen, dafür sehr viel Geld. Bald gibt es keine Tiere mehr, muss andere Wege suchen. Und man findet andere Wege, es geht doch ohne diese Toten. Ich zeige dir gerade mein freundliches Gesicht, doch in mir steckt der Hass, Hass gegen dich. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Doch Mord bei Mord und davon hab ich längst die Stoffe voll. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Doch Mord an Mord und davon hab ich längst die Schlappe voll.